Nach der Drohung des iranischen Parlamentspräsidenten Ali Larijani, die Beziehungen zu Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu überprüfen, die im EU-Auftrag an den Gesprächen über das iranische Atomprogramm beteiligt sind und die sich nun auch kritisch zu den Vorgängen im Iran geäußert haben, sieht die Bundesregierung keinen Anlass, ihre Haltung zu ändern. Regierungssprecher Ulrich Wilhelm betonte, dass die Kommentare von Bundeskanzlerin Merkel, Außenminister Steinmeier sowie zahlreicher anderer europäischer Staats- und Regierungschefs keine Einmischung in die internen Angelegenheiten Irans darstellen. Und Wilhelm erinnerte auch daran, dass der Iran zu den Staaten gehört, die den Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte unterzeichnet haben. Die Bundesregierung fordert Iran auf, die Verpflichtungen, die sich aus diesem Pakt ergeben, einzuhalten. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Menschenrechte, die Gedankenfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit sowie das Recht auf die Teilnahme an allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen. Zur Klärung der, wie es hieß, irritierenden Vorwürfe Larijanis wurde der iranische Botschafter in Deutschland zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten, wobei Regierungssprecher Wilhelm schon vorab klarstellte: Es gibt keinen Anlass für eine Ausweisung von Diplomaten. Alle Äußerungen sind gedeckt vom Völkerrecht. Es gibt keine Einmischung in innere Angelegenheiten, sondern wir haben die Einhaltung internationalen Rechtes angemahnt. Bereits gestern hatte Bundeskanzlerin Merkel die iranische Führung darauf hingewiesen, dass Menschen- und Bürgerrechte unteilbar seien und Deutschland deshalb hinter den Menschen und friedlichen Demonstranten im Iran stehe, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen und sich friedlich versammeln wollten. Die Kanzlerin hatte dies mit der Forderung verbunden: Damit Vertrauen im Iran wieder wachsen kann, muss es möglich sein, dass transparent und vollzählig die Stimmen noch einmal ausgezählt werden, damit der Wahlausgang auch nachvollziehbar für die Öffentlichkeit wird. Andererseits, so Regierungssprecher Wilhelm, werde man dem Iran aber auch immer deutlich machen, dass unser Angebot zu einer guten Zusammenarbeit unverändert gilt. Sie kennen das ja aus anderem Zusammenhang mit dem Atomprogramm. Auch dort verfolgen wir ja den doppelten Ansatz, dass wir einerseits unmissverständlich und klar deutlich machen, dass die Verpflichtungen gegenüber der Weltgemeinschaft eingehalten werden müssen. Und auf der anderen Seite haben wir für den Fall, dass sie eingehalten werden, auch ein Angebot unterbreitet zu einer intensiven Zusammenarbeit. Der stellvertretende Vorsitzende und außenpolitische Sprecher der Bündnisgrünen Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, rief im Deutschlandfunk dazu auf, den Versuch der iranischen Staatsmacht, die Opposition mundtot zu machen, aktiv zu durchbrechen. Indem Öffentlichkeit hergestellt wird, indem auf dieses Land verwiesen wird, indem klar gemacht wird, ihr seid an dieser Stelle nicht allein, sondern die Welt schaut auf den Iran und es schaut nicht nur neutral, anteilslos dort, sondern mit der Anteilnahme für diejenigen, die für Recht und Freiheit streiten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Werner Heuer, wies darauf hin, dass sich im Iran eine junge, moderne, gut ausgebildete und westlich orientierte Generation erhebe, die sich von der eigenen Regierung ihre Zukunftschancen beraubt sehe. Der Westen sei gut beraten, der iranischen Führung jetzt nicht die Möglichkeit zu geben, sich mehr an westlichen Feindbildern abarbeiten zu können, als sich mit der eigenen Opposition auseinanderzusetzen.